Ihr wisst, wie Tempelherren denken sollten. Ah, nur Tempelherren sollten bloß, weil sie Ordensregeln so gebieten. Ich weiß, wie gute Menschen denken und weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen. Mit Unterschied doch. Jawohl. Hoffentlich. Ja. An Farb, an Kleidung, an Gestalt verschieden. Ja, auch hier bald mehr, bald weniger. Ja, mit diesem Unterschied ist nicht weit her. Der große Mann braucht überall viel Boden und mehrere zu nahe gepflanzt, zerschlagen sich nur der Äste. Mittelgut, wie wir, findet sich hingegen überall in Menge. Nun muss der eine nicht den anderen mäkeln. Nun muss der Knorr den Knuppen hübsch vertragen. Nun muss ein Gipfelchen sich nicht vermessen, dass es allein der Erde nicht entschossen. Ja, sehr wohl gesagt. Hm. Doch kennt ihr auch das Volk, dass diese Menschen Mäkelei zuerst getrieben? Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie? Ja, wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte, seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte, nur sein Gott sei der rechte Gott. Ihr stutzt? Dass ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wann hat und wo die fromme Raserei, den bessern Gott zu haben, diesen bessern der ganzen Welt als besten aufzudrängen, in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als hier, als jetzt. Wem hier, wem jetzt die Schuppen nicht von den Augen fallen? Ach, doch, sei blind, wer will. Vergesst, was ich gesagt habe und lasst mich. Oh, kommt. Wir müssen Freunde sein. Verachtet mein Volk, so sehr ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christen und Jude eher Christ? Und Jude als Mensch? Wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem's genügt, ein Mensch zu heißen. Ja, bei Gott, das habt ihr, Nathan. Ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Und ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine verkennt man selten. Und das Seltene vergisst man schwerlich. Nathan? Ja? Wir müssen Freunde werden. Ah, sind es schon. Ah, wie wird sich meine Rächer freuen. Ah, welch eine heitere Ferne schließt sich meinen Blicken auf. Kennt sie nur erst. Ich brenne vor Verlangen. Nathan, der Sultan hat geschickt. Der Sultan will euch sprechen. Gott, der Sultan. Mich? Der Sultan? Er wird begierig sein, zu sehen, was ich Neues mitgebracht. Sag nur, es seien noch wenig oder gar nichts ausgepackt. Nein, er will nicht sehen, will euch sprechen, euch in Person und bald, sobald ihr könnt. Ich werde kommen, geh nur wieder, geh. Nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter. Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan doch will. Das wird sich zeigen, geh. So, kennt ihr ihn noch nicht? Den Saladin? Noch nicht. Ich habe nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen. Der allgemeine Ruf sprach viel zu gut von ihm, dass ich nicht lieber glauben wollte, als sehen. Doch nun, wenn anders dem so ist, hat er durch Sparung eures Lebens. Ja. Dem allerdings ist so. Das Leben, das ich lebe, ist sein Geschenk. So, dass er mir ein doppelt-dreifach Leben schenkte, dies hat alles zwischen uns verändert, hat mit eins ein Seil mir umgeworfen, das mich seinem Dienst auf ewig fesselt. Und kaum kann ich es nun erwarten, was er mir zuerst befehlen wird.